das Atom im Videotext reich. 2 Pixel, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Mit 4 Pixel kann ich dir schauen in deine Augen. Ich will an deine 8 Pixel Nippel saugen. Deine Brüste haben Pixelgröße 16. Du sagst, du kommst aus Polen und aus Tschechien. 32 Pixel fassen mit mir dein Becken. Über 64 Pixel sich deine Beine erstrecken. Ich träum, dass ich es mit dir treibe. Denn dein 128 Pixel Leib macht mich so. Das Atom im Videotext reich. 2 Pixel, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Mit 4 Pixel kann ich dir schauen in deine Augen. Ich will an deine 8 Pixel Nippel saugen. Deine Brüste haben Pixelgröße 16. Du sagst, du kommst aus Polen und aus Tschechien. 32 Pixel fassen mit mir dein Becken. Über 64 Pixel sich deine Beine erstrecken. Ich träum, dass ich es mit dir treibe. Denn dein 128 Pixel Leib macht mich so. Was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Das Verlangen des Mannes wird im Allgemeinen sehr schnell durch äußere Reize geweckt und drängt ihn naturhaft nach schneller Entladung.